Kapitel 5 Verben. Verben mit Ergänzung, Akkusativ und Dativ. Übung 5 Berufliches und Privates. Ergänzen Sie mündlich oder schriftlich. Beispiel A. Hat Frau Wedeke die Rechnung schon bezahlt? Nein, ich habe sie ihr ja auch erst gestern geschickt. A. Hat Frau Wedeke die Rechnung schon bezahlt? Nein, ich habe sie ihr ja auch erst gestern geschickt. B. Können Sie bitte das Fax in mein Büro bringen? Ja, Herr Meier, ich bringe es Ihnen sofort. C. Hast du Peter das Fahrrad geschenkt? Nein, ich habe es ihm nur geliehen. D. Erzählst du uns die Geschichte nochmal? Ach, nicht schon wieder. Ich habe sie euch doch schon so oft erzählt. Das macht nichts. Bitte erzähl sie uns noch einmal. Sie ist so lustig.